Krähennest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra-Tobi, und ich unterhalte mich jetzt mit Grumpy, der sich trotzdem mal eben voll vorstellt. Ja, hallo, ich bin der Grumpy Old Man von den Düsseldorfer oder von den nordrhein-westfälischen 20 Piraten, im echten Leben halt auch als Mark Oliak bekannt, und heute mal mit einem etwas ernsthafteren Thema, wie ich gerade das Gefühl habe. Ja, es ist durchaus ernsthaft. Am Samstag hatte ich ja schon einen Podcast, wo darüber gesprochen wurde, und heute habt ihr eine Pressemitteilung rausgegeben. Berichte mal eben kurz den groben Inhalt der Pressemitteilung. Super, Fenster, die sich überlappen. Entschuldigung, nebenbei klicke ich mich hier durch meine Rechnerstruktur. Also bei der Pressemitteilung, die wir heute rausgegeben haben, geht es um eine, in Anführungsstrichen, eigentlich technische Kleinigkeit, die aber eventuell richtig große Folgen hat. Und zwar, dass sowohl eingehende als auch vor allen Dingen ausgehende E-Mails des Landtags Nordrhein-Westfalens durch die Bank weg über einen Server laufen, um Spam zu verhindern. Ich sag mal eben einfach nur, was die eigentliche Zielsetzung war. Nur, dass dieser Server, der sozusagen die Spams filtert, nicht in Deutschland oder in Europa steht, sondern in den Vereinigten Staaten. Denn der Dienstanbieter, der ursprünglich diesen Dienst für NRW gemacht hat, wurde zwischendurch aufgekauft, und daraufhin wurde sozusagen der Dienstsitz in die Vereinigten Staaten verlegt. Okay, so, also zusammengefasst, Zusammengefasst ist es ganz einfach so, dass es gibt jetzt mehrere Aspekte, Möglichkeiten und Seiten. Es ist die große Frage. Mach's kurz. Wird hier jetzt ganz einfach in irgendeiner Form irgendeine grundlegende Funktion, oder andersrum, wird der Datenschutz verletzt? Demzufolge nach, ich nehme ein simples Beispiel. Dokumente des Landtags könnten ja zum Beispiel auch irgendwelche interparlamentarischen Absprachen sein zwischen, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, sagen wir mal zwischen Rot und Grün. Jetzt arbeitet jemand von einer anderen Partei in einer anderen Stadt und schickt die E-Mail zwar, sagen wir mal, über den Landtagsserver raus, und hofft, dass diese E-Mail halt heil irgendwo ankommt. Zum einen geht diese E-Mail einmal komplett durch die Rechner, die in den Vereinigten Staaten stehen, sind somit also auch voll kurzzeitig erfasst. Und andererseits kommen sie dann eventuell an oder halt auch nicht, denn wir hatten hier schon Fälle, wo E-Mails einfach ihren Empfänger nicht erreicht haben. Da stellt sich die Frage, warum nicht und was greifen da für Mechanismen? Also ich will jetzt einfach mal eben sagen, was ich verstanden habe. Ich habe verstanden, dass alle Mitglieder des Landtags und Mitarbeiter, also alle, die da bei euch rumtoben, die schicken ja E-Mails rauf und runter, den ganzen Tag quasi. Und wenn so eine E-Mail verschickt wird, analog zu einem Briefumschlag, dann wird diese E-Mail aber erstmal in die USA geschickt, wo sie dann kontrolliert wird, ob das denn sich um Werbung handelt, um Spam halt oder nicht. Und dann wird sie weitergeleitet an den Empfänger. Ist das soweit richtig? Genau, das ist soweit richtig. Und das Interessante war, dass man hier auch in-house etwas erstaunt war, dass also auch der ausgehende Datenverkehr offensichtlich das Gleiche durchläuft. Kenne ich so auch nicht, aber gut, ist ja interessant zu wissen, dass es erstmal so ist. Die Sorge, da sind jetzt ja zwei Dinge, die du angesprochen hast. Zum einen hast du angesprochen, beides kommt ja auch bei der PM zum Tragen. Zum einen hast du angesprochen, dass dieser Spamfilter, das ist ja die Aufgabe eines Spamfilters, zu kontrollieren, ob es als Werbung oder nicht eingestuft werden soll. Jeder kennt das, wenn er irgendwelche komischen E-Mails bekommt. Und zum anderen geht es darum, dass ja, wenn ich denn sowieso kontrollieren muss, dann muss ich die E-Mail ja auch lesen. Und ich hätte gedacht, dass in einem Landtag der Server im eigenen Haus steht, der diese Kontrolle übernimmt. Denn die Befürchtung ist ja, wenn das Ganze in den USA, ich glaube in Kalifornien passiert, dann könnten ja auch Leute mitlesen, die nicht mitlesen sollen. Also, ich habe das jetzt so verstanden, es passiert Folgendes: Wenn ihr eine E-Mail schreibt, also egal wer, Mitarbeiter, Abgeordneter, wer auch immer, dann geht diese E-Mail erstmal nach Kalifornien, da wird diese E-Mail gelesen, die wird untersucht, analog zu einem Brief, wo man sich vorstellen muss, der wird erstmal nach Kalifornien geschickt, und dann wird dieser Brief geöffnet. Dann wird geguckt, ist das Werbung oder nicht. Das ist der eine Punkt. Bei einer Werbung würde man das dann mal eben schreddern, aber euch benachrichtigen, dass man was geschreddert hat. Und die zweite Variante, die ja dann sehr dramatisch klingt, ist, dass ja jemand mitlesen könnte. Und da haben wir ja keine Kontrolle mehr in Deutschland drüber. Wenn der Server im eigenen Haus stünde zum Beispiel, hätte man zumindest eine sehr viel größere Kontrollmöglichkeit. Genau so sehe ich das ja auch. Und der Aspekt, den auf Nachfrage hin, also auch die Verwaltung einbringt, ist, dass die rechtliche Grundlage, die rein rechtliche Grundlage, wohl vertragstechnisch so aussieht, dass technisch keine Speicherung erfolgt. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo wir mal als Piraten, wo wir ja halt gerade als Piraten klassisch kritisch sein sollten. Man würde ja dann von einem sogenannten Vertragsbruch ausgehen. Ich selber vertrete da eher den Standpunkt, wenn schon selbst das Bundesministerium für Wirtschaft mehr oder weniger in seinen Broschüren ja auch immer wieder sagt, dass man zusehen sollte, bei bestimmten Dingen, wie jetzt als Wirtschaftsunternehmen Kommunikation oder vielmehr Kommunikationsstrukturen, ja, in diesem Fall die Empfehlung nach deutschem Recht aufzubauen, einfach für die Zwischendurchkontrolle, kann ich das bei so einer Dienstleistung natürlich nicht mehr wahrnehmen, weil der ursprüngliche Vertrag, den das Land gemacht hat, war mit einem, der ursprüngliche Hersteller hatte seinen Sitz in Europa und auch die Technik stand in Europa. Das heißt also, zu dem Zeitpunkt war aus meiner Sicht persönlich sogar alles noch in Butter, bis zu der Übernahme durch einen großen Weltkonzern. Ja, jetzt müssen wir ja dann noch feststellen, wir haben das mal ein bisschen gecheckt, wir sind noch bei weitem nicht überall durch, aber es ist erstaunlich, dass der Bundestag mit eigenen Servern agiert, soweit wir das sehen konnten, das Land Niedersachsen agiert mit eigenen Servern, Bayern tut dasselbe, da fragt man sich natürlich, warum machen die das so? Und so, wenn ich sehe, in der Rheinischen Post steht, eine Sprecherin des Landes Datenschutzbeauftragten äußert sich zurückhaltend zu den Vorwürfen. Noch wissen wir nicht, ob es überhaupt einen Verstoß gegen den Datenschutz gibt. Wir können doch gar nicht mehr kontrollieren, ob da irgendwas gespeichert wird oder nicht. Verstehe ich das richtig? Wir können lediglich, es heißt offiziell, es würde nichts gespeichert außer den Dingen, die als Spam klassifiziert wurden. Darüber erhalten wir dann hier entsprechend, wie wir das kennen, eine E-Mail, die wir dann separat abrufen können, um zu schauen, ob es sich wirklich um Spam handelt. Sollte es dabei aber so hart sein, mehr oder weniger, dass bestimmte Mails von vornherein geblockt werden, wir haben ja halt hier einfach keine Möglichkeit, das nachzugucken. Und also ich wüsste jetzt auch nicht, dass, ganz ehrlich, dass der Landtag dann vielleicht auf Nach- oder auf Anfrage mit genauer, wie soll ich sagen, Beweisführung müssten wir dann an die Landtagsverwaltung herantreten und hinterfragen, ob diese oder jene Mail jemals bei denen aufgeschlagen ist. Das bedeutet eigentlich im Kern, die Kontrolle muss ins eigene Haus. Und wie steht jetzt die Landtagsverwaltung dazu? Hat die Landtagsverwaltung zugesichert, dass das abgestellt wird? Da kommen jetzt mal Aspekte zusammen, denn in dieser Vertrag, der dabei gemacht wurde, da sind die Piraten ja auch ganz große Nicht-Freunde von, diese sogenannten Public-Private-Partnership-Geschichten in solchen Sektoren, wo es um datenschutzrelevante Themen geht. Der Vertrag, der da geschlossen wurde, läuft jetzt wohl aus und es steht eine sogenannte, wie soll ich sagen, Gesamtevaluierung im Raum. Und ich hege ja die große Hoffnung, dass die IT des Landes Nordrhein-Westfalen rein technisch in der Lage ist, das selber zu wuppen. Inwieweit das Kosten verursacht, Kosten einspart, je nachdem, wie man das sehen will, da liegt jetzt wirklich der Ball, sag ich mal, in der Hälfte, in der Spielhälfte. Das ist ja nicht Aufgabe, sag ich mal, der Piraten, sich damit Kosten zu beschäftigen. Es kann ja kaum das Argument geben, die Kosten sind zu hoch, wir müssen es weiter über das bisherige System laufen lassen. Und wie der Zufall so spielt, habe ich jemanden gefragt, der sagte, ja, ich check das mal, der hat das gecheckt, der hat das bestätigt, was du festgestellt hast und was auch andere schon festgestellt haben. Der hat aber auch gesagt, du, hör mal, ich kenne mich da ganz gut aus, denn es hat 2009 eine Ausschreibung gegeben. Da hatte er sich mit einem Konzept wohl beworben und er hat den Auftrag nicht bekommen, weil er nämlich zu teuer war. Und das kriegt natürlich dann eine ganz andere Note. Was dürfen wir denn jetzt von den Piraten erwarten? So wie ich das jetzt von außen beurteile, macht eigentlich die Landtagsverwaltung jetzt keine großen Klimmzüge, um etwas daran zu ändern. Oder schätze ich das falsch ein? Denn die wissen ja schon, seit 2 Wochen ist das ja schon bekannt. Und wenn ich der Rheinischen Post Glauben schenken darf, dann steht da tatsächlich drin, das sei ein altes Problem, auf das alle Datenschützer immer wieder hingewiesen hätten. Doch schließlich doch ist es denen egal. Dann ist es ja sehr interessant, wenn wir jetzt hören, sozusagen von Seiten der Rheinischen Post, dass dies schon ein altes Problem ist. Nur egal, denke ich mir mal, dürfte es denen jetzt nicht mehr bleiben. Ich weiß, dass der sogenannte Düsseldorfer Kreis, der Zusammenschluss aller Datenschützer, mehr oder weniger bereits 2010 entsprechend auch schon mal festgehalten hatte, dass man in der Hinsicht ja mehr auf Eigendienste setzen sollte. Worauf ich jetzt gerade, also ich jetzt gerade auch setze, ist, wir haben etwas hier im Landtag jetzt hingekriegt, was es vorher noch nicht gab, zwar den interfraktionellen Arbeitskreis, wo sozusagen ganz einfach solche Themen in einem digitalen Arbeitskreis auch besprochen werden. Denn dieses Problem ist wahrscheinlich so alt, dass es gar niemandem großartig bewusst war. Und wenn wir das jetzt auf die Weise dann in relativ schneller Zeit, also wenn ich mir jetzt überlege, dass das seit 5 Jahren so ist, dann sind ja 2 Wochen fast ein Kinderverschenker gewesen. Also mir muss doch auch klar sein, wenn ich denn mal Abgeordneter war, oder vielleicht noch bin, dass in den letzten 5 Jahren alle E-Mails mitgelesen werden konnten. Und wenn sie da mitgelesen werden können, kann ja keiner mehr nachvollziehen, wo diese Informationen noch überall gelandet sind. Das ist mit einer der Gründe, warum ich ehrlich gesagt von Anfang an ab dem ersten Tag hier mehr oder weniger gerade nicht die Mail-Server des Landes benutzt habe, außer es geht nicht anders für eine Kontaktaufnahme mit Leuten, die mich halt nur darüber kontaktieren. Ansonsten versuche ich weitestgehend eigentlich von Anfang an alles nur über den eigenen Fraktionsserver zu machen. Also die Piratenfraktion hat einen eigenen Mail-Server und wäre davon gar nicht betroffen. Sofern mehr oder weniger das Problem, was wir hier innerhalb der Fraktion oder innerhalb der Struktur haben, ist, dass wir hier vom Landtag aus von überall aus her nicht auf den Landtagsserver selber zugreifen können, sondern dann immer einen Umweg fahren müssen. Das heißt also, wenn wir jetzt selber eine E-Mail reinbekommen über die Landtagsadresse, müssten wir diese dann wieder genauso rausschicken, umständlicherweise, wie wir sie bekommen haben. Also ebenfalls den Weg über den externen Server in Amiland. Okay. Was ist denn jetzt der nächste Schritt? Was passiert jetzt? Wartet ihr ab, was der Datenschutzbeauftragte des Landtags sagt? Oder welche Rolle spielt der Landesdatenschutzbeauftragte? Das sind ja 2 unterschiedliche Personen, so wie ich das verstehe. Die Landtagspräsidentin, wie hat die sich dazu geäußert? Was passiert da als nächstes? Leider kommt hier jetzt auch noch ein unglücklicher Zustand dazu. Und zwar haben wir Herbstferien. Das Präsidium ist mehr oder weniger halt gerade nicht besetzt. Es ist sitzungsfreie Zeit. Von daher geht, sage ich mal, vielleicht bürokratisch im Hintergrund, gehe ich mal davon aus, dass sich da jetzt schon wieder einiges bewegt. Es gab da ja direkt zu Anfang so eine Kleinigkeit, wo es halt hieß, Grumpy hackt den Landtag. Das hat wohl intern so einige Wellen geschlagen. Ich kann jetzt einfach nur hoffen, und ich selber werde damit am Ball bleiben, dass diese interfraktionelle Gruppe da auch entsprechend alle anderen Parlamentarier sensibilisiert. Und ansonsten gehe ich mal davon aus, dass ja dann jetzt eventuell auch ein entsprechendes Medienecho kommt, dass dieses Thema Datenschutz und technische Umsetzung dann halt auch insgesamt mal so nach vorne rückt. Darf ich denn mal eben fragen, der Landesdatenschutzbeauftragte, ist das der... Die Landesdatenschutzbeauftragte, das ist jetzt eine Person, die für den Landtag zuständig ist. Oder gibt es außerhalb des Landtags auch noch einen Datenschutzbeauftragte? Ah, okay. Nein, und zwar gibt es einmal den Datenschutzbeauftragten des Landtags Nordrhein-Westfalens. Der hingegen ist aber nur für den innerbehördlichen Datenverkehr zuständig. Das ist eine sehr, sehr interessante komische Zusatznummer, die wir so noch gar nicht wussten, denn wir sind ja keine Behörde, sondern wir sind ja einfache, ordinäre Abgeordnete, sage ich mal. Und auf meine direkte Frage heute kurz gegenüber der Verwaltung im ersten Schritt, als ich dann sagte so, ja, wer ist denn dann der entsprechend zuständige Datenschutzbeauftragte, brach so ein bisschen so ein Schweigen aus. Also gehe ich mal davon aus, dass es dann wohl eher die Landesdatenschutzbeauftragte ist, die dann mehr oder weniger für den Landtag, für alle Abgeordneten und die persönlichen Angestellten des Landtags zuständig ist. Da ist, glaube ich, so ein bisschen ungeklärt, wer wofür zuständig ist. Und wenn man dem RP-Bericht Glauben schenken darf, dann muss ich den Eindruck gewinnen, dass das nicht unbedingt so ernst genommen wird von der Dame. Kann ich jetzt so noch gar nichts zu sagen, denn ich selber habe noch keinen Kontakt zu den Landesdatenschützern gehabt, zur gesamten Institution. Wobei ich da irritiert bin, denn die Seite des LDI, also des Landesdatenschutzes, ist ja die einzige von allen Landesseiten, die selber einen GPG-Schlüssel auf der Seite anbietet. Alle anderen kennen sowas ja gar nicht. So wie viele Hörer wahrscheinlich auch nicht. Du willst darauf hinaus, dass... Ja, ich muss es ja versuchen, auch für die Offline ein bisschen verständlich zu machen. Grumpy will darauf hinaus, dass die E-Mails einfach im Klartext verschickt werden, also vergleichbar mit einer Postkarte, wo jeder mitlesen kann. Und da wäre die Forderung natürlich, dass verschlüsselt werden soll, machen die wenigsten und dementsprechend kann man eigentlich alles lesen. Und da liegt ja auch eigentlich ein Kernproblem. Und deswegen bin ich jetzt etwas irritiert über die Aussage der Düsseldorfer Stadtzeitung hier, dass es da von Seiten der Landesdatenschützerin vielleicht kein Interesse gäbe. Denn wie gesagt, ältere Berichte des sogenannten Düsseldorfer Kreises besagen ja genau das Gegenteil. Glaube, gut. Sollten wir einfach mal anrufen. Ja, ich würde sagen, bleibt da am Ball und ändert was daran, denn es haben anscheinend schon andere versucht und waren bisher nicht erfolgreich. Entsprechend hoffen wir, dass wir am Ende sagen können, gut, dass die Piraten im Landtag sitzen und dass wir ein sicheres Gefühl haben, dass nicht alle E-Mails mitgelesen werden. Wir Piraten, wir wollen ja Transparenz, die haben wir jetzt, aber das ist eine Form von Transparenz, die wir definitiv nicht wollen, denn da geht es auch um Daten, um private Daten, persönliche Daten, vertrauliche Daten und so weiter und die gehören definitiv nicht zu den Daten, die wir transparent sehen wollen. Ja, genau so sehen wir das auf jeden Fall. Es kommt jetzt vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, entspannter in unserer Pressemitteilung rüber. Aber letztendlich ist es ja genau das. Wir können alles künstlich aufblasen oder wir können ganz einfach sachlich da rangehen. Grumpy, ich danke dir fürs Gespräch und würde sagen, frohes Schaffen im Kampf gegen die falsche Transparenz. Ja, vielen Dank und euch vor allen Dingen viel Erfolg im Kampf für die Schaffung einer vernünftigen Transparenz. Alles klar, tschüss. Ciao. Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.